Das waren gerade eben die Minor Alps Projekt von Matthew Kors und dann noch mit dabei die Dame Jeanna Hatfield. Die haben beide zusammen eine Platte rausgebracht. Matthew Kors kennt ihr natürlich von, wie heißt er noch, Nadersurf und Jeanna Hatfield als Herself. Get There heißt das Album hier von den Minor Alps und davon war gerade der Track zu hören mit dem Titel, der da hieß Radio Static. Ihr hört den Sunday Service on Radio FSK, Radio FSK hier in Hamburg. Das Ganze auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps für Hamburg. Was läuft die kommende Woche? Es läuft natürlich nicht wirklich viel, denn Weihnachten steht vor der Tür. Alle hängen sie entweder im Kino rum, um nochmal so ein bisschen Filme nachzuholen, oder aber gehen auf den Weihnachtsmarkt, oder aber gehen shoppen, um nochmal vielleicht was für einen Tannenbaum unterm Tannenbaum zu haben. Trotzdem zwei Konzerte habe ich für euch, und zwar am Donnerstag, den 19. Dezember im Molotow spielen The Marble Man, ein, ja, wie soll man sagen, ziemlich talentierter Künstler aus Süddeutschland, der eine schöne Platte, der schon viele schöne Platten veröffentlicht hat, hier von seinem Album Later Phoenix, der Track Holden. I'm not Das war der Track Holden von The Marble Man, einem Künstler, wie gesagt, der kommt aus Süddeutschland und spielt im Molotow, und zwar am Donnerstag, das ist der 19. Dezember. Und da habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar am Freitag, den 20.12. spielt in Hamburg live Torpers and the Art Directors, hier der Track Fall in Love. With the sparkle in your eyes, in which I saw that you burn for what you are saying, and the tremble in your voice that I caused when I called you back. I still hear your bracelets rattling like a clock. You would clap when I would be singing about deliveries and songs from heart to heart. We would close our eyes and fall in love. Das war der Track Holden von Torpus and the Art Directors. Die Band kommt aus Hamburg und hat ein Heimspiel. Am Freitag, den 20. Dezember, spielen sie im Knust. Ja, und das war's auch schon mit den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Mehr gibt's nicht diese Woche, ist ja auch verständlich. Wer geht auch bei dem Jahreszeiten und, sag ich mal, Andrang an familiären Verpflichtungen und natürlich auch an Partynächten schon mal so im Vorfeld noch auf Konzerten. Ich glaube, da haben alle Verständnis für. Und ich habe dafür umso mehr Zeit, nochmal ein paar neue Platten zu spielen. Zum Beispiel von The Martha's Vineyard Fairies. Wer sich denn verbirgt, erzähle ich gleich. Erstmal hier ihr Track Wrist Full of Holes. Full of Holes ist dieser Track von The Martha's Vineyard Fairies. Und da verbirgt sich die Künstlerin Elisha Wiesner. Aber die anderen Herren, die sind vielleicht vom Namen her bekannter. Zum einen ist dort zu hören gewesen an der Gitarre Bob Weston, kann man als Musiker von Shellac, Mission of Burma und diversen anderen Projekten. Und auch noch dabei war Chris Brawker am Schlagzeug. Den kennt man natürlich einmal von seinen Soloprojekten, aber auch von Bands wie Come, Codeine oder auch The New Year. Also großes Kino hier bei diesem Projekt, bei The Martha's Vineyard Fairies. Die haben gerade eine Platte rausgebracht mit dem Titel Mess Grave. Davon noch hier der Track Raymond and Sage. Das war der Track Raymond und Sage. Die Gitarre klingt hier noch so langsam aus und auch das Schlagzeug nochmal. Also Raymond und Sage hier, dieser Track von The Martha's Vineyard Fairies. Komischer Name irgendwie, aber egal. Da sind da drei Personen, Elisha Wiesner zusammen mit Bob Weston und Chris Brawker. Also großes Kino hier von zumindest zwei alten Recken. Die andere Dame, Elisha Wiesner, was die vorher gemacht hat, ihren CV, ihren musikalischen, den kenne ich noch nicht. Weiter geht's mit Musik aus Italien. Calibro 35, 35 italienisch, keine Ahnung, Caliber 35 wahrscheinlich das Ganze übersetzt. Da gibt es eine Platte, Traditori di Tutti heißt diese. Und ja, wie das klingt, hören wir hier mit dem Track You Filthy Bastards. Thank you. stay in bed all day building fables. Wanna lay there watching you play, here in the rain. All the horses stay put and they're ready set go. Das war der Track Rainy Fall von einer Band namens Tango with Lions. Wo die herkommen, das frage ich mich wirklich. Die Namen der Musiker, die klingen also ein bisschen griechisch. Papa Christou zum Beispiel oder Zefkilis. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die aus Griechenland kommen, weil die total irgendwie amerikanisch klingen vom Sound her. A Long Walk heißt das aktuelle Album von Tango with Lions. Und darauf gibt es ja eigentlich so relativ ruhige Musik, die in die Amerikaner-Ecke geht. Aus der Ecke kommen auch The Resentments von deren Album Ghost Ship. Hier a Track Nothing I Can Do. Stars fall through the ground. It's a little too bright. It's a little too warm. It's a little too warm. I wanna be back inside. I wanna be back inside. So baby, just until I'm gone, get me down. Can I turn the volume down? Just for a minute. Can I turn the volume down? Just for a little while. It's a little too late to be thinking this now, but maybe I should really try to correct my life somehow. But in the meantime, can I turn the volume down? Oh, baby, tell me, can I turn the volume down? Volume Down. Das verlang hier bei diesem Track Hartley and Wolf, so zumindest der Titel von diesem Song, den wir gerade eben hörten. Hartley and Wolf sind zumindest ein alter Bekannter. Das ist einmal DJ Vadim als Beatkünstler hier und dann Greg Blackman als Sänger dabei bei diesem Duo Hartley and Wolf. Bespoke Future heißt ihr aktuelles Album. Erschien beim britischen Label BBE Records. Darauf gibt es Soul, Elektronik, beides so ziemlich gut, sag ich mal, kombiniert miteinander. Beim gleichen Label, bei BBE, ist auch erschienen Elias Kahn mit dem neuesten Soloalbum Brawl in Paradise. Davon hier der Track Dear Eliza. So you got one leg. Gonna need to in time if it please you. The second you trip, because the ego like grease do slip, dance in the event you witness. connecting the dots in your field, no less. Sign, seal, delivering the goods. Mess. Can't beg, can't lie, no food. Sucking the vitamins from a dead shoe. Dogs are corny, but you got to move. Crying, but you got the tunes. Can't fall, no plan B to you. Money tree, chop down, no meat in your stew. Your children just grew, they grew. If you can't fool, you better carry big stick, yeah. Huh. If you can't fear, you better swing them big hips, yeah. She'll feel you like wine, more will heal you. The second you trip, because your fear go, poquito ergo, some can even. You witness the prowess of the Baroness, connecting the dots in your field, no less. Sign, seal, delivering the goods. Dear Eliza, you better come. She goes. Dear Eliza, you better come. She goes to the market. Dear Eliza. Dear Eliza. So, ich habe gleich mein Einwurf hier verpasst, gerade eben bei diesem Track Hot Eyes von einem gewissen TR's Hot Eyes. So hieß dieser Künstler, der das Ganze hier fabriziert hat, und der ist auf einmal Compilation vertreten. Die heißt Americana 2. Americana in diesem Fall nicht Amerikaner als Musikgenre, sondern so als, sage ich mal, Compilation, die aus ein bisschen Roots-Musik, also eher so Rock und vielleicht auch ein bisschen folk-orientierter, aber auch dann wiederum Soul und Funk mit integriert in ihren Sound, und der auch ein bisschen aus den 70er, 80er Jahren kommt. Und da gab es schon mal vor 2 Jahren eine Compilation, Americana, einfach nur betitelt, jetzt den zweiten Teil, Americana 2. Und auch davon nochmal ein weiterer Track, der da heißt Giving Love Instead of Gold von Lucy Stone. Love instead of gold ist auch vielleicht auch ein schönes Motto zu Weihnachten. Lucy Stone war das gerade eben. Der Track von der Compilation Americana 2 erschien auch beim englischen Label BBE Records, wie die Tracks davor von zum Beispiel Elias Can oder auch Hartley and a Wolf. Und auch die nächste Compilation kommt aus dieser Kaderschmiede. Und zwar heißt die Hot Music, präsentiert von Joey Pell. Joey Pell ist ein DJ aus New York, der unter verschiedensten Namen, unter verschiedensten Pseudonymen sozusagen Musik produziert seit den 90er Jahren. Und jetzt von ihm sozusagen hier diese Retrospektive erscheint. Pell Joey presents Hot Music. Und hier ein Track, wo er sich Loop die Loop Number 2 nennt. Song heißt Party Time. Party Time beim Sunday Service Party Time. Das war Pal Joey, in diesem Fall alias Loop D. Loop, einer von vielen Tracks auf der Compilation. Pal Joey presents Hot Music. Tracks von ihm, die unter verschiedensten Pseudonymen aufgenommen wurden, sind in den 90er Jahren Disco Sounds aus New York City. Von den Disco-Sounds aus New York zu Indie-Pop aus Zürich, The Legendary Lightness, sind die Band um Daniel Hobi. Der kommt aus Zürich und hat gerade eben mit The Legendary Lightness eine Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track Into the Haze. We got news if you want a real good hiding place.